B4a Gespräch 1. Hallo, hier ist Schwester Franka von der Station 7. Ja, Feser, worum geht's denn? Dem Herrn Mäder geht es gar nicht gut. Ich kenne Herrn Mäder leider nicht. Können Sie mir kurz etwas über den Patienten sagen? Er gefällt mir nicht. Wir haben ihn ja gestern wegen der PCP von der 3 übernommen. Da war er wegen einer Bluthochdruckkrise. Und jetzt kommt er gar nicht mehr aus dem Bett. Können Sie mir etwas genauer schildern, was er hat? Hat er Schmerzen? Nein, er sagt, es würde ihn fürchterlich jucken. Können Sie das bitte noch einmal langsamer sagen? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Er meint, dass er einen sehr starken Juckreiz hat. Ach so, juckt es ihn am ganzen Körper oder nur an bestimmten Stellen? Haben Sie den Blutdruck gemessen? Er meint, es juckt überall. Und der Blutdruck war 100:60. Okay, ich bin in 2 Minuten bei Ihnen. Holen Sie bitte Ihre Kollegin, bereiten Sie eine Infusion vor und bringen das Anaphylaxie-Set ins Zimmer. Ja, mach ich. Er liegt in Zimmer 21 am Fenster. Vergessen Sie den Notfallkoffer nicht.